Liebe Landsleute, wissen Sie es? Wo hat die Ermordung von 6 Millionen oder auch nur Millionen Juden durch Vergasung stattgefunden? Diese Frage habe ich seit 5 Jahren gestellt und vergebens auf eine Antwort gewartet. Es ist doch eigentlich sehr merkwürdig, dass ich überhaupt diese Frage stelle, werden Sie denken. Warum tue ich das? Der Holocaust ist doch offenkundig. Jedermann weiß, dass vor allen Dingen in Auschwitz 6 Millionen Juden vergast worden seien. Aber gerade in den letzten 20, 25 Jahren ist diese Behauptung immer fragwürdiger geworden. Erstens durch die Reduzierung der Opferzahlen in Auschwitz selber. Dort wurde, und zwar in den öffentlichen Fernsehnachrichten des ZDF, am 8. Oktober 1993 allen Bürgern zugänglich die Tafel mit den 4 Millionen Ermordeter heruntergenommen und ersetzt durch eine andere Tafel mit nur etwa 1,5 Millionen. Und anschließend stritten sich in einem Gespräch Juden, Polen und Zigeuner darum, wer den größten Anteil unter diesen Opfern hätte. Eine Erklärung oder gar Entschuldigung an das deutsche Volk, dass man jahrzehntelang eine falsche Zahl ihm vorgehalten habe, blieb aus. Zweitens, durch die Veröffentlichung des Spiegel-Redakteurs Fridtjof Meyer in einer angesehenen wissenschaftlichen Zeitschrift, nämlich Osteuropa, und zwar im Mai 2002, nachdem er neue Erkenntnisse durch das Auftauchen von bisher unbekannten Dokumenten und so weiter zur Kenntnis genommen hat, kommt er zu dem Ergebnis, in Auschwitz selber ist überhaupt niemand vergast worden und es sind auch nicht 1,5 Millionen, sondern allenfalls, Herr Meyer ist sehr vorsichtig, in einem Nebenlager in Birkenau und auch dort wieder außerhalb des Lagers in einem Bauernhaus, von dem man merkwürdigerweise gerade jetzt die Fundamente entdeckt hat, sind etwa vermutlich, sagt er, 365.000 Juden vergast worden. Also auch das eine offene Frage. Und erstaunlicherweise, Herr Meyer erhielt nie eine Anklage, obwohl doch angeklagt oder angezeigt wurde wegen Verharmlosung des Holocaust. Und drittens, und das ist für uns alle recht neu, obgleich schon 2000 veröffentlicht worden, die Standort- und Kommandanturbefehle vom Institut für Zeitgeschichte, die dieses von Moskau, wo sie ja gelagert waren, nachdem Auschwitz von den Russen, von der Roten Armee erobert worden war, dem Institut für Zeitgeschichte dieses Material zur Verfügung gestellt hatte. Und bereits im Jahre 2000 hat das Institut für Zeitgeschichte es doch für notwendig erachtet, das zu veröffentlichen. Es ist allerdings ein recht umfangreiches Werk und kostet die Kleinigkeit heute in Euro 124 Euro. Aber man kann es bestellen. Man kann es auch in Bibliotheken sich anfordern und zur Kenntnis bekommen. In diesen Kommandanturbefehlen, in denen die Anweisungen von der Leitung von Auschwitz an die Wachmannschaften niedergelegt worden sind, und zwar genau mit Datum, Nummer und so weiter, sehr akribisch, wie das bei deutschen Behörden üblich ist, was die zu tun hätten. Und daraus wird eindeutig und unwiderlegbar ersichtlich, dass es sich in Auschwitz nicht um ein Vernichtungslager, sondern um ein Arbeitslager gehalten habe, in dem die Menschen möglichst arbeitsfähig zu erhalten seien, um in der Rüstungsindustrie zu arbeiten, die kriegsnotwendig war. Das wurde natürlich mit der zunehmenden Verschlechterung der Transportwege und so weiter und auch der Kriegsereignisse immer schwieriger, eine größere Anzahl von Menschen in solch einem Lager zu versorgen. Aber es war und blieb ein Arbeitslager und kein Vernichtungslager. Und das haben von Beginn an die dort Tätigen eigentlich immer wieder betont. Spätestens nun hätte ja eine öffentliche Erklärung und auch eine Wiederaufnahme aller Verfahren erfolgen müssen, bei denen Deutsche verurteilt worden waren, weil sie das bezweifelt hatten, dass Auschwitz ein Vernichtungslager war. Hier haben sie jetzt die Bestätigung, dass sie recht hatten. Aber wieder geschah nichts. Die Menschen sitzen zum Teil noch heute im Gefängnis. Das alles hätte doch jeden denkenden Menschen veranlassen müssen, nun die Frage zu stellen, wenn immer noch Menschen inhaftiert werden, weil die 6 Millionen Ermordungen von Juden offenkundig seien, zu fragen, ja, wo sind die denn dann ermordet worden? Das muss man uns doch dann sagen. Und das hat uns veranlasst, zu schreiben mit dieser Frage, und zwar wiederholt an den Zentralrat der Juden, dem habe ich 3-mal hintereinander in den letzten 5 Jahren geschrieben und diese Frage gestellt, dann an den Deutschen Richterbund, an die Gerichtspräsidenten von Land- und Oberlandgericht, an die Generalstaatsanwaltschaften in den Bundesländern und auch jetzt an das Justizministerium, nachdem ich von diesen anderen Einrichtungen, und es sind ja alles öffentliche, offizielle Einrichtungen, keine Antwort auf diese Frage erhalten habe. Ganz offenbar wusste niemand von den Angeschriebenen und Befragten, wo 6 Millionen Juden vergast oder auch nur ermordet worden seien. Das lässt für einen denkenden Menschen nur einen Schluss zu. Sie haben keine Antwort. Es gibt keine Antwort. Und warum? Weil es den Holocaust nicht gegeben hat. Da dieser Mord offenkundig sein sollte, wie die Gerichte doch bis heute nicht müde werden zu betonen und uns immer wieder entgegenzuhalten, konnte auch nicht jetzt von irgendeinem Geheimhaltungsbefehl ausgegangen werden. Und auch ein Rückzug auf eine drastisch verringerte Opferzahl ist auch nicht möglich, denn dann wäre ja die Singularität, die Einmaligkeit, das unverzeihbare größte Verbrechen aller Zeiten in Frage gestellt. Denken wir doch nur an die Opfer der Rheinwiesenlager, an Dresden, Hiroshima und die großen Opferzahlen, mehr als 2,5 Millionen bei der Vertreibung der Deutschen aus dem Osten. Durch Folter konnten keine Geständnisse erzwungen werden. Und niemand hatte behauptet, dass in diesen Konzentrationslagern es je eine Gaskammer gegeben habe, in der Menschen vergast worden seien. Nur bei Höss, den man so furchtbar gefoltert hat, dass er hinterher gesagt hat, ich hätte alles unterschrieben. Und das hat genau der Friedhof Meyer als nicht zu berücksichtigen bei einem einigermaßen gerechten Verfahren, wenn jemand nach so einer furchtbaren Folter dann sagt, ja, es sind 3 Millionen oder wie viele Millionen auch immer von uns vergast worden. Ich meine, jetzt wird auch deutlich und für uns verständlich, was wir bisher immer in Frage gestellt haben, warum es überhaupt so einen Paragraphen 130 StGB geben musste, um zu verhindern, dass dieses genau erforscht wird. Und es wird auch verständlich, dass die unzähligen Beweisanträge, die die Angeklagten vorgetragen haben, insgesamt abgeschmettert, ignoriert wurden. Diese hätten ja nur etwas beweisen können, wenn es stattgefunden hätte. Offenbar konnten sie nichts beweisen und deswegen mussten sie verschwinden. Betrachten wir nun die Weltpolitik nach 1945, so zeigt es sich, dass der Holocaust die größte und nachhaltigste Lüge in der Geschichte ist. Es bedurfte ihrer, um endlich die seit Jahrhunderten angestrebte Weltherrschaft der Auserwählten zu vollenden. Sie war jenen von ihrem Gott Jahwe versprochen worden. Und daran glaubten sie fest, das war ihre Überzeugung. Ob wir sie nun Zionisten, Kasaren, Oligarchen oder Globalisierer nennen, es sind immer dieselben. Auch Weltkrieg I und II waren schon dafür eine Vorstufe. Aus Sicht jener, verständlich, Doch wieso aus französischer, Schweizer oder deutscher Sicht? Wieso haben deutsche Richter, deren unabhängig grundgesetzlich garantiert ist, das eigentlich mitgemacht? Wieso haben Staatsanwälte, welche die Bundesrepublik eigentlich ja den deutschen Staat zu vertreten hätten, die Interessen Israels vertreten? Denn das haben sie in diesen Prozessen. Und wieso haben nicht alle Universitätshistoriker sich einhellig geweigert, auf die Freiheit ihrer Forschung zu verzichten, die ihnen doch grundgesetzlich ebenfalls garantiert worden ist? Und dieses arme, umerzogene, lügengefütterte deutsche Volk. Wird es nun empört sich gegen diejenigen wenden, welche ihnen diesen fest verwurzelten Glauben nehmen wollen? Werden sie bereit und fähig sein, umzudenken? Die Griechen pflegten, solche schwerwiegenden Fragen auf die Knie der Götter zu legen. Ich tue desgleichen. Abschließend möchte ich noch eine notwendige, wenn auch bereits mehrfach vorgenommene Begriffsbestimmung zu der Frage Arbeitslager, Vernichtungslager, KZ vortragen. Und zwar, um Fehlinterpretationen vorzubeugen und noch einmal zu betonen, dass kein Revisionist jemals geleugnet hat, dass es Konzentrationslager gab. Die wurden von den sogenannten Neonazis, wie sie heute genannt werden, oder Rechtsextremen, niemals in Frage gestellt, wenn sie wissenschaftlich ernst zu nehmen sind. Und Konzentrationslager sind auch keine neue Erfindung der Nationalsozialisten, sondern sie waren bereits bei den Buren um 1900 vorhanden, und zwar von den Engländern eingerichtet. Und sie sind bis heute von den Amerikanern eingerichtet, zum Beispiel in Guantanamo zu sehen. Nach der Haager Landkriegsordnung dürfen die Angehörigen einer feindlichen Nation interniert werden, um Spionage zu verhindern. Und die jüdischerseits seit 1933 dem Dritten Reich in mehreren Wiederholungen vorgetragenen Kriegserklärungen haben veranlasst, dass zum Beispiel Professor Dr. Ernst Nolte festgestellt hat, das Dritte Reich durfte die deutschen Juden als Kriegsgefangene behandeln. Denn diese Kriegserklärungen haben eindeutig bewiesen, dass die Judenheit sich im Krieg mit dem Dritten Reich befindend vorstellte. Ernst Nolte sagt dieses in seinem Buch »Das Vergehen der Vergangenheit«, wo es jeder auf Seite 171 und auch schon 21 nachlesen kann. Es gab also deutsche Konzentrationslager. Kein Revisionist hat das je bestritten. Es wird auch nicht bestritten, dass das Großteil der Juden dort interniert war. Das geschah insbesondere nach dem Scheitern der zahlreichen Friedensangebote Hitlers an England. Vergleiche dazu den englischen Historiker Martin Allen in dem Buch Churchills Friedensfalle, was Sie durch jede Buchhandlung beziehen können. Diese Konzentrationslager waren in Deutschland im Dritten Reich Arbeitslager im Krieg. Mit dem Wort KZ wird aber auf Vernichtung hingewiesen oder dieses emotional herausgefordert. Mit zunehmender Grausamkeit des Krieges und vor allen Dingen zunehmender Bombardierung aller Zufahrtswege, also der gesamten Infrastruktur praktisch in Deutschland, durch die Bombenangriffe der Alliierten, wurden selbstverständlich auch die Lebensbedingungen in den Konzentrationslagern immer schwieriger, nicht nur im deutschen Volk. Es wird ebenfalls von niemandem bestritten, dass es auch in deutschen Konzentrationslagern Grausamkeiten und Misshandlungen und sogar Mord gegeben hat. Wieso wären sonst 4, manche sagen sogar 5, Lagerkommandanten vor ein SS-Gericht gestellt worden und 2 davon sogar zum Tode verurteilt. Die Aufhebung und Aufdeckung und Mitteilung dieser Vorgänge ist gerade durch die Revisionisten geschehen. Bei Gericht wird darauf niemals hingewiesen. Und ich frage mich, ob es in irgendeinem anderen, damals uns feindlich gegenübertretenden Staat, solche drastischen Strafen gegeben hat für Misshandlungen von Gefangenen. Wenn die Historiker inzwischen zu wesentlich geringeren Opferzahlen gekommen sind, dann heißt das ja nicht, dass damit das auch in der Öffentlichkeit korrigiert wurde. Das Sprichwort "Sieger schreiben die Geschichte" besagt nicht, dass diese Geschichtsschreibung der Wahrheit entsprechen muss. Wir müssen also verlangen, nachdem nachgewiesenermaßen und nachdem diese offiziellen Berichte wie zum und auch Aussagen aus der Zeit des Dritten Reiches, wie zum Beispiel die Kommandanturbefehle, der Öffentlichkeit übergeben wurden, dass nun öffentlich eine Klärung und eine, so würde ich sagen, auch Entschuldigung derjenigen, die diese Lügen verbreitet haben, als Mindestes erfolgen muss. Und anschließend wird es notwendigerweise eine Wiederaufnahme all dieser auf einer Falschaussage beruhenden Verurteilung geben müssen. Ich möchte zum Abschluss ein Zitat bringen, was von Germa Rudolf, der ebenfalls als junger Chemiker, der die Chemikalie Zyklon B aufgrund seines Berufes gründlich untersucht hat, auch vor Ort in Auschwitz, und der dafür 3,5 Jahre ins Gefängnis musste, weil seine Forschungsergebnisse als Chemiker andere waren als die politisch korrekte, angeblich politisch korrekte Aussage, möchte ich dieses Zitat von ihm an den Abschluss stellen. Germa Rudolf sagt: Ein Hauptcharakteristikum des Bösen ist es, dass es das Fragen verbietet und aufrichtige Suche nach richtigen Antworten tabuisiert oder sogar bestraft. Ich könnte hinzufügen, per Gesetz sogar bestraft. Dem Menschen aber das Fragen und das Suchen nach Antworten zu verbieten, hieße ihm das Menschsein zu nehmen. Denn die Fähigkeit zu zweifeln und nach Antworten auf quälende Fragen zu suchen, ist ja wohl eine der wichtigsten Eigenschaften, die den Menschen vom Tier unterscheiden. So zu lesen in seinen Vorlesungen auf Seite 11. Es ist also dringend notwendig, eine offizielle, öffentliche, nicht mit irgendeinem Tabu oder Gesetz belegte Erklärung abzugeben für das deutsche Volk und für die ganze Welt, was sich tatsächlich in den deutschen Konzentrationslagern ereignet hat. Ich danke euch.